Kapitel 9 – Goethes Faust. Die Familie ging zu den reservierten Plätzen. Die Großeltern saßen in einer Loge neben den Türen. Das Stück begann. Der Wissenschaftler Faust hatte viel studiert, aber er war mit seinem Leben nicht mehr zufrieden. Er wollte immer mehr lernen und wissen. Auf einem Spaziergang sah er einen Hund, einen Pudel. Dieser Pudel folgte ihm. Als sie beide im Haus waren, wurde es ganz dunkel. Dann gab es einen lauten Knall und der Pudel war nicht mehr auf der Bühne. Dort kam plötzlich aus einem dichten Nebel Mephisto. Er ging zu Dr. Faust und machte ihm einen Vorschlag. Faust sollte so viel Neues lernen, wie er wollte, aber wenn er in einem Moment seines Lebens sagen würde, dass das Leben nicht mehr schöner sein könnte als in diesem Moment, dann sollte Mephisto seine Seele bekommen. Faust gefiel die Idee und er hatte viele Wünsche. Er lernte das junge Mädchen Grete kennen. Im Theater ging das Licht an und die Pause begann. Da hörte man einen lauten Schrei. Die Großmutter! Was war passiert?